Hallo und herzlich willkommen zum 9. News-Podcast im Jahr 2019. Heute ist unser Themenportfolio nicht sonderlich gut bestückt, aber dafür ist unser Moderatorenteam wie gewohnt hervorragend besetzt. Mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Hallo, einen hervorragenden Tag. Und ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Gut, und dann fangen wir auch mal direkt an mit unseren Themen, die wir euch heute präsentieren möchten. Zunächst noch der Hinweis, dass die Konichi in Kassel vor der Tür steht. 6. bis 8. September 2019 findet die Konichi in Kassel statt. Falls ihr vor Ort seid, schaut gerne mal vorbei. Olli ist ja auch wie gewohnt da. Johannes hat im letzten Podcast auch gesagt, er ist eventuell vor Ort. Ja, und was auch vor Ort ist, ist der 22. Conan-Film, der dort gezeigt wird. Also, falls ihr in Kassel seid, zufällig an dem Tag, an den drei Tagen, dann schaut dort mal vorbei. Dann machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland. Da hatten wir ja in der letzten Woche einen Kinofilm im Kino. Am 27. August lief Lupin the Third vs. Detektiv Conan The Movie im Rahmen der Kasi Anime Night in, ich glaube, über 200 ausgewählten Kinos. Und ja, erstmalig Deutschland-Premiere mit deutscher Synchronisation, muss man dazu sagen. Wie hat er euch denn so gefallen? Also mir persönlich hat der Film richtig gut gefallen, also ich persönlich kannte Lupin jetzt die Serie noch nicht so, halt von den einigen Specials mit dem Conan-Universum gab es ja vor Jahren mal in Japan und irgendwann kamen die dann auch mal zu mir, aber das ist auch schon Ewigkeiten her, deswegen hat es mich sehr gefreut, dass ich jetzt wieder den Film sehen konnte oder erstmalig auch mit deutscher Synchro. Ich finde, wir haben wieder hervorragende Synchronsprecher gehört. Unter anderem auch Julia Meinen wieder mit dabei als Ayumi Yoshida, die ja momentan nicht in der TV-Serie bei ProSieben Max synchronisiert hat, aber für den Film war sie wieder mit dabei. Ja, ansonsten war ich persönlich, wie gesagt, sehr gehypt von dem Film. Werde ihn mir gerne später dann auch noch in meiner Sammlung holen. Mein Kino war dann leider nicht ganz so angetan, denn die Reihen waren mehr leergefegt als gefüllt. Vielleicht lag es eben daran, dass Lupin jetzt nicht so bekannt ist und viele sich nichts drunter vorstellen konnten. Also ich sag mal so, ja, grob geschätzt vielleicht, dass das Kino eher zu einem von 4/4 gefüllt war, also da ging auf jeden Fall noch mehr nach oben. Nichtsdestotrotz hatten die, die da waren, sehr viel Spaß. Es war ja mehr so ein, auch so eine Richtung Comedy und es gab das eine oder andere Mal in einer bestimmten Szene viel Gelächter und ja, wir paar Leutchen im Kino, wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ich fand den Film eher so durchwachsen. Er war lustig, ja, aber der Rest, es war schon cool irgendwie und es hat Spaß gemacht und die Charaktere waren toll zusammen. Aber diese ganze Rahmenhandlung und alles klar, das muss ja auch nicht so sein, wenn man mehr auf Comedy ist. Und also tonal ist es halt komplett eher ein Lupin-Film. Es ist eher ein Comedy-Action-Adventure, was natürlich vollkommen in Ordnung ist, klar, und Lupin ist ja auch eine tolle Marke und eine tolle Serie. Aber ich finde, das hat sich dann am Ende, fühlte es sich ein bisschen unausgegoren an. Das war zumindest der Eindruck, mit dem ich das Kino verlassen habe. Die Charaktere spielen gut zusammen, aber auch nur in den Charaktermomenten, wie das Ganze mit der Handlung so zusammenläuft, ja, war okay, aber mehr auch nicht. Also, es war besser als das TV-Special, was wir ja nicht hatten in Deutschland bisher. Was vielleicht noch ein bisschen mehr erklärt hätte, aber man hat es nicht gebraucht. Es hätte den Film aber ein bisschen bereichert. Und ich verlasse den Film mit eher gemischten Gefühlen. Außer im Punkt Synchro, die fand ich relativ gut. Die war sehr, also nicht relativ gut, sondern die war sehr gut. Bis auf die komische Entscheidung, dass Jodie jetzt einen American Accent hat, was irgendwie doch ein bisschen störend war. Und mich überrascht hat, warum das jetzt plötzlich so ist, aber sonst kann man an der Synchro eigentlich nichts aussetzen. Ja, ich stimme dem soweit eigentlich auch zu. Ich fand den Film an sich ganz erfrischend, muss ich sagen, nachdem wir ja zahlreiche klassische Conan-Filme hatten. 22 an der Zahl war das ja mal ein belebendes Element, wo einiges etwas anders gemacht wurde, auch wenn es in den Grundstrukturen natürlich immer noch das gleiche war. Aber es war vielleicht nicht alles so vorhersehbar wie bei den normalen Filmen, aber von der Machart doch eher wie die beiden TV-Specials oder vor allem wie das TV-Special dafür bisher hatten, in die Richtung. Und ich kenne das Lupin TV-Special mit Conan, also das vorige Crossover kenne ich auch nicht. Das hätte natürlich wahrscheinlich viele der Anspielungen, die in dem Film aufgetaucht sind, erklärt. Oder ja, wie ihr schon sagtet, das hätte das nochmal ein bisschen ja, bereichert und ja, ein bisschen mehr Hintergrundwissen dazu gegeben. So wurde man ein bisschen hineingeworfen und musste quasi damit leben, dass die Lupin-Crew die Identitäten kennt, beispielsweise. Wo man sich auch als Zuschauer denkt, ja, woher kommt denn das, wenn man das vorige TV-Special nicht gesehen hat? Ja, ich meine, einen Tag, nee, 2 Tage vor dem Kino-Release hat ja Kase auch im Newsletter am Sonntag zahlreiche neue Lupin-Lizenzen angekündigt. Ich glaube, 4 Filme oder TV-Specials oder was auch immer kommen nach Deutschland. Das Conan-Crossover allerdings nicht, wo ich mir dachte, ja, hätte man ja auch in dem Zug ankündigen können. Ja, so haben wir bisher nur den Film, der an sich gut gemacht war, so kann man sich anschauen, aber auch bei uns war das Kino tatsächlich ja eher sehr schlecht gefüllt und auch von allen anderen, von denen ich gehört hatte, dass sie im Kino waren, hatte ich nur ja so Aussagen bekommen von wegen, ob sich das noch lohnt, da überhaupt irgendwelche Filme zu zeigen. Ja, es war schon wahrscheinlich erschreckend. Ja, umso wichtiger, dass jeder Einzelne hingeht, das ist ja dann in solchen Fällen der Fall. Ja, hoffen wir, dass es sich nicht auf die kommenden Kaze Anime Nights auswirkt, dass da eventuell Kinos aus der langen Kinoliste gestrichen werden oder ja, Conan gänzlich auf der Strecke bleibt. Ja. Naja, ich denke mal, Con wird immer noch besser laufen als sowas wie Okkos Inn, was ja davor lief. Den konnte ich jetzt leider nicht besuchen, aber nach dem, was ich gehört habe, waren die Besucher dann noch weniger. Also ich fürchte dann, dass eher solche Indie-Filme, Indie in Anführungszeichen, Anime-Filme herausfallen. Und die Anime-Nacht an sich, ich meine, am 24. September kommt One Piece Stampede in der Anime-Night und ich würde mal sagen, da werden die Kinos brechend voll sein. Ähnlich wie bei Dragon Ball Broly. Also da müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken drum machen und können ja mal schauen. Ja, das Problem ist ja, glaube ich, auch ein bisschen, dass wir hier einen 6 Jahre alten Schinken vorgesetzt, also Schinken, ja, 6 Jahre alten Film vorgesetzt bekommen haben, der in dem Sinne nichts Neues ist. Also wenn man jetzt damit geworben hätte, der ist jetzt, also wenn wir den Film aus diesem April bekommen hätten, den 23. Film, wäre es vielleicht schon was anderes gewesen. So, ja, und mit Lupin, natürlich steht er auch vorne im Namen, das heißt erst Lupin the Third versus Detektiv Conan. Da hat man auch diesen Lupin-Effekt weiterhin vorne oder im Fokus. Ich denke, das sind viele Faktoren, die da ausschlaggebend sind, aber alles in allem muss man sagen, die Performance war nicht gut. Hoffen wir, dass es bei kommenden Abenteuern besser wird. Und ich glaube, es war sogar schlechter als das als bei Episode One, oder nicht? Also da hatte ich auch das Gefühl, da waren mehr im Kino als bei dem Lupin-Film jetzt. Ja, ich glaube, da ist einfach Aktualität und eben der Faktor, dass Lupin nicht unbedingt so viel motiviert. Zumindest was so in diesem klassischen Kinosinn steht. Und vielleicht selbst die Hardcore-Lupin-Fans, weiß ich nicht, wie die den Film sehen. Vielleicht finden die den Film auch eher so, na, es ist ein bisschen lasch, weil da ist noch Conan mit drin. Das heißt, den brauchen wir uns nicht ansehen. Vielleicht ist es auch so. Keine Ahnung, wie da die kleine Lupin-Gemeinschaft tickt. Ja, das ist ein bisschen schade, aber ja, ich glaube, Kase weiß schon genau, wie sie das einzuordnen haben. Vertraue ich einfach mal drauf. Ich denke, Kase hat auch ein bisschen darauf vertraut, Detektiv Conan als Zugpferd zu benutzen, um eben Lupin ein bisschen zu pushen und dadurch auch die TV-Specials populärer zu machen. Ist natürlich auch ein kluger Schachzug, muss man in dem Sinne sagen. Ob das so aufgeht, ja. Er hätte vielleicht ein bisschen früher kommen sollen, das ist nur das Ding. Aber wer weiß, Ja. vielleicht hatten sie das Lupin vs. Con ja schon länger eingetütet, aber das mit den TV-Specials hat sich noch verzogen von Lupin. Und deswegen mussten sie noch irgendwie länger warten und wollten das eigentlich auch schon früher machen, keine Ahnung, aber naja, ein bisschen früher hätte das schon kommen dürfen. Das Einzige, was jetzt irgendwie lustig ist, ist, dass der Endgag nach den Credits, dass 2020 ein Kaito Kid vs. Lupin Film kommt, jetzt mit diesem verzögerten Release in Deutschland fast wie eine ernst gemeinte Ankündigung wirkt, auch wenn Conan am Ende sagt, das ist ein Scherz. Das war auch tatsächlich 2013 schon so drin. Aber ja, gut, das hat jetzt an Komik gewonnen, diese eine kleine Post-Credit-Scene. Super. Aber ansonsten einfach ein bisschen zu spät, ja. Ja, nichtsdestotrotz wünsche ich mir auch, dass das TV-Special noch nach Deutschland kommt, damit man eben diese Kombination so hat. Ich denke auch, damit sollte man eigentlich gut fahren, vor allem bei den, also beim Kino ist vielleicht das eine, aber beim DVD- und Blu-ray-Verkauf, denke ich, sollte es doch ganz normal laufen. Vielleicht nicht so gut wie der normale Conan-Film, aber doch ansatzweise so gut. Hoffe ich zumindest auch für Kase und für uns. Ja, da ist der Kinoeffekt wahrscheinlich noch ausschlaggebender, dass man da wirklich Geld für ein einmaliges Erlebnis auf den Tisch legen muss. Ja. Ist ja übrigens angesetzt für 7. November 2019. DVD, Blu-ray und eventuell Anime on Demand. Da weiß man noch nichts, aber ich denke mal, davon kann man ausgehen. Ja, ich denke mal, auch auf den Messen werden sie mit dem Special oder Crossover-Film oder wie man es auch immer jetzt nennen mag, doch recht gute Chancen haben, denn man kann ja auf so einer Messe auch wesentlich mehr Promotion machen und das dann eben auf den im Stand auslegen und vielleicht noch den Stand selber mit dazu gestalten und so halt, dass es einfach wesentlich mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht als ja für die Leute, die es jetzt halt im Kino gesehen haben. Und wenn jemand das jetzt nicht unbedingt gehört hat von anderen Fans oder so, dann hat man das vielleicht auch gar nicht so mitbekommen, wenn man jetzt nicht unbedingt regelmäßig den Newsletter liest von Kase oder keine Ahnung so. Also auf so einer Messe, finde ich, sieht man dann doch mehr, was es so an Neuheiten gibt. Und da hoffe ich mal, dass da dann eben halt auch das alles entsprechend gut läuft, dass wir eben dann auch entsprechend, ja, das andere Special noch zu sehen bekommen, wie schon gesagt, damit halt noch mehr dann klar wird. Und in der Sammlung zu Hause ist es ja auch besser, wenn man beide Teile hat. Apropos, diesbezüglich ist jetzt auch ein DVD- bzw. Blu-ray-Cover veröffentlicht worden. Ja, und sieht aus wie das japanische. Einziger Unterschied jetzt, dass Kase das Lupin the Third Logo nochmal angepasst hat, soweit ich das sehe. Vorher, auch, ich glaube, auf dem Kinoplakat stand ja auch Lupin the Third, also 3RD. Und jetzt hat man halt die römische Nummerierung genommen mit III. Ja, wenn man das nicht schreiben kann, ist es blöd erklärt. Ja, genau. Soweit zum DVD-Cover. Gut, dann sind wir auch schon durch mit dem Anime in Deutschland. Weiter machen wir mit dem Manga in Deutschland. Da haben wir aber auch nicht so viel zu berichten, nämlich eigentlich gar nichts, außer dass Band 96 in den Startlöchern steht. Am 5. September wird der Manga hierzulande erscheinen bei Egmont Manga, wie gewohnt. Kauft ihn euch gerne, auch über unseren Amazon-Shop, dann fallen ein paar Cents für uns ab. Ja. Auch hier nichts weiter zu erwähnen. Dafür aber bei den Detective Conan Weekly Kapiteln, da hatten wir ja im letzten News-Podcast schon über den Anfang eines neuen Falls berichtet, beziehungsweise Lasse hatte das getan. Und ja, in den letzten Wochen hatten wir ein neues Kapitel präsentiert bekommen, das allerdings schon ein bisschen früher, als es eigentlich geplant war. Was ist denn da passiert, Lasse? Genau. Kapitel 1039 kam dann am 7. August raus, alles ganz normal, und dann kam Detective Conan Weekly am 12. August, alles wie immer. Das heißt, natürlich kommt das nächste Conan-Kapitel eine Woche später in Japan, am 14. August und dann am 19. August das Detective Conan Weekly. So scheint es. Man muss dazu wissen, es gibt jährlich viermal Wochen, wo japanische Manga-Magazine pausieren. Das ist zweimal zum Neujahr, einmal zur Golden Week im April und einmal zum Oberonfest im August. Und diese Magazinpause jedes Jahr ist dieses Jahr auf den 14. August gefallen. Das heißt, am 14. August erschien keine Shonen Sunday und dementsprechend auch kein Detective Conan Kapitel 1040. Kapitel 1040 erschien dann in der Shonen Sunday am 21. August, als eben wieder ein Magazin rausgebracht wurde. Das war bei EMA aber scheinbar nicht bekannt, beziehungsweise es wurde ihnen nicht mitgeteilt, denn EMA hat trotzdem das Kapitel am 19. August rausgehauen, auf Deutsch, also 2 Tage vor Japan-Release, was korrekt gewesen wäre, wenn es in der Woche vorher ein Con-Kapitel gegeben hätte. Das hat es aber nicht. Nun haben sich Fans natürlich bei Marco Walz, dem zuständigen Redakteur von Egmont Manga seit Oktober 2018 für Detektiv Conan, auf Twitter erkundigt. Er hat ja einen Twitter-Account, @marco_ema, wo er ja auch immer gerne My Elder Devil Sister pusht und Fragen beantwortet. Ja. Und er hat dazu gesagt, ich zitiere: Wir veröffentlichen immer dann, wenn uns der Lizenzgeber die Daten des jeweiligen Kapitels schickt und keine gesonderten Release-Informationen mitteilt. Wenn überhaupt, hat sich also der japanische Release verzögert und/oder Shogakukan hat uns davon nicht in Kenntnis gesetzt. Es geht darum, dass es der Lizenzgeber bisher stets ausdrücklich kommuniziert hat, falls ein Kapitel nicht sofort veröffentlicht werden soll. Da ein derartiger Hinweis diesmal ausblieb, haben wir alles wie gewohnt bearbeitet. Dementsprechend wird es die Pause, die die Japaner diese Woche gemacht haben, nächste Woche bei uns geben. Anschließend geht alles im üblichen Rhythmus weiter. Und das ist jetzt auch passiert. Das heißt, am 19. August kam das Kapitel 1040, dann am 21. August kam es in Japan und 5 Tage später, am 26. August, gab es bei uns in Deutschland im Weekly nichts, weil was hätten sie da auch bringen sollen? Kapitel 1041 nochmal früher. Ich glaube nicht, dass das so erwünscht ist. Deswegen, ja, im Prinzip hat sich die Pause nur um eine Woche verzögert in Deutschland. Aber es ist schon interessant, was da für kommunikative Fauxpas scheinbar passieren können. Es ist natürlich klar, dass Egmont das Kapitel weit im Voraus bekommt. Und es ist auch klar, dass in Japan weit im Voraus fertig ist, weil es dauert halt, muss halt entsprechend vorbereitet werden, wenn ein Magazin in Druck gehen soll. Deswegen muss es natürlich Wochen vorher vorliegen. Das ist klar, aber also ich sag's mal so: Egmont Manga sind nicht die ersten, denen das passiert ist. Es gab auch schon mal die Chinesen, leaken ja immer gerne mal Sachen aus Japan und die haben auch schon mal eine Woche früher geleakt, als sie eigentlich tun, weil sie eben das mit den Magazinpausen vergessen haben. Das heißt, den chinesischen Leakern ist es auch schon mal passiert und jetzt ist es halt dem deutschen Publisher passiert, in dem Sinne, dass es ihnen nicht mitgeteilt wurde, laut Marco Walz. Sehr interessant, jetzt hoffentlich kein Beinbruch für Egmont Manga, weil also ich weiß nicht, wie happy die Japaner damit sind und ob sie dann so sagen: Ach ja, war unsere Schuld, sorry. Aber ich hoffe mal, dass einfach alle Parteien sagen: Schwamm drüber und wir passen beim nächsten Mal alle ein bisschen besser auf, vielleicht. Ja. Ja, wir lagen ja tatsächlich jahrelang hinten mit dem Manga-Release. Wir hatten ja die Bände erst viel später. Inzwischen haben wir aufgeholt mit den Weekly-Kapiteln, sind sozusagen immer fast auf dem japanischen Stand. Und diesmal ist es uns gelungen, erstmalig vor dem japanischen Stand zu liegen. Also das ist sensationelle Leistung. Nee, Spaß beiseite. Also ich hoffe, dass das auch wirklich glimpflich ausgeht. Es kann durchaus sein, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es nicht mitgeteilt wurde vom japanischen Lizenzgeber, weil die eben ihren Rhythmus seit 50 Jahren oder wie lange es die Shonen Sunday gibt, einfach kennen und wissen. In der und der Woche erscheint keine Shonen Sunday. Das muss man nicht gesondert noch irgendwie mitteilen. Ja, und da ist einfach Egmont Manga wahrscheinlich in die Falle getappt, also in die Falle getappt, also die wurde ja gar nicht aufgestellt, die Falle, aber es wurde ihnen einfach nicht mitgeteilt vielleicht. Also ich glaube, dass schon. Und dementsprechend kam das Kapitel jetzt eine Woche zu früh und dass das dann halt nächste Woche korrigiert wird, ist ja auch sinnvoll. Wenn man jetzt immer eine Woche vorher released, das kann es ja auch nicht sein. Das darf man wahrscheinlich auch nicht. Ja, genau. Also war sehr überraschend, kurios und ja, ich dachte ja zunächst, weil ich also als Lasse Bescheid gegeben hatte, dass das Kapitel eine Woche früher verfügbar sein soll, oder also vor dem japanischen Release, hatte ich erst geschaut, ob ich es auch runterladen kann. Dann gab es einige Probleme und ich dachte, ha, vielleicht haben sie es ja doch wieder gelöscht von den Plattformen, weil ihnen der Fehler eben aufgefallen ist. Aber ja, nee, am nächsten Tag ging es dann bei mir doch und ja, offenbar wurde da nichts gelöscht. Ich weiß auch gar nicht, ob das so einfach funktioniert, das wieder offline zu nehmen. Ich denke mal nicht. Ansonsten hätten die es höchstwahrscheinlich getan, als ihnen das aufgefallen ist, oder spätestens als das bei Twitter darauf aufmerksam gemacht wurde. Ja. Die arbeiten da ja mit den Publishern zusammen, also Kobo, Google Books, Amazon und iTunes oder Apple. Ja, ich denke mal, die bekommen das Kapitel und stellen es dann halt online oder hosten das auf ihren Servern. Ich glaube, da hat Egmont Mangel dann nicht mehr viel zu tun, als dass sie da irgendwie eingreifen könnten. Von daher musste man ja notgedrungen sagen, ja, komm, Schwamm drüber, jetzt ist es passiert. Dann kommen wir doch jetzt vielleicht auch dazu, nicht was mit dem Kapitel passiert ist, sondern was in den Kapiteln passiert ist. Kapitel 1040 und Kapitel 1041, wo der Inhalt auch schon bekannt ist, spinnen den Fall um Momijioka und ihre Herausforderung an Heiji Hattori weiter. Zunächst müssen sich Conan/Shinichi in Anführungszeichen, denn er hat ihn angeblich am Telefon, und Heiji darin messen, den Code zu knacken, der eben den Schatz von der verstorbenen Mutter von vier Söhnen zeigen soll. Das hat Momiji alles so ganz geschickt eingefädelt, doch die drei beiden Detektive kommen nicht so wirklich auf die Lösung. Die Gruppe geht erstmal so was essen, wobei Momiji noch ein bisschen erklärt, ja hier, die Söhne wurden alle vier zur Adoption freigegeben, nachdem ihr Vater gestorben ist. Sie haben alle Brandwunden oder Brandnarben auf der Hand, als sie ihre Mutter vor einer Verbrennung bewahrt haben, als sie noch Kinder waren. Sie haben sich seit 30 Jahren nicht gesehen und irgendwo in Tokio wird der Schatz vermutlich sein, weil sie hat in Tokio gelebt und nicht in der Villa von der reichen Person, wo sie als Haushälterin gearbeitet hat. Das ist in ihrem Brief ausgeschlossen worden. Und sie begeben sich zu einem Pancake-Café, das Rand vorgeschlagen hat, wo eine lange Schlange davor steht, was Momiji gar nicht lustig findet. Sie macht sich erstmal drüber lustig, wie blöd die Tokyota-Menschen eigentlich sind, dass sie so lange anstehen. Und dann sagt sie, hier, es wäre ja ganz okay, wenn man die addierte Wartezeit zum Anstehen dann später von der Rechnung subtrahieren würde. Und dann fallen Heiji und Con auf addieren, subtrahieren, hier auf dem Code irgendwie, Und ja, dann kommen sie auf die Lösung, Lagerhaus Nummer 4 am Heidohafen. Dort ist der Schatz versteckt, was mit so japanischen Wortspielen erklärt wird, nämlich zum Beispiel das Foot auf Japanisch, dasselbe Kanji wie benutzt wie das Verb addieren. Und also das japanische Wort für Fuß hat dasselbe Kanji drin mit einer anderen Lesung wie addieren. Und dann kommen sie so auf die Lösung, mit Papier übereinanderlegen und dann das vierte Papier subtrahieren quasi. Und dann ergeben die komischen Zeichen auf den vier Papieren einen zusammenhängenden Satz, wo eben draufsteht Lagerhaus Nummer 4 am Heidohafen. Nun haben Heiji und Con die Lösung zeitgleich rausgehauen, weswegen Yori vorschlägt, hey, Runde 2, wir fahren dahin. Und wer zuerst aufklärt, warum der vierte Bruder verschwunden ist, nachdem er die Codepapiere erhalten hat, der ist der Sieger. Sie fahren nun also dorthin, werden von einem Mann schon erwartet, der Anweisung hat, jeden zum Lagerhaus zu bringen, der den Code gelöst hat. Sie kommen dahin, finden drei der Brüder, die in der Vorfeld schon angereist sind, und die drei Brüder stehen vor der Leiche ihres ältesten Bruders, sagen so, ja, sind ganz schockiert, werden gefragt, was passiert, die sagen, ja, er ist vermutlich von oben runtergefallen, vom Dach des Lagerhauses, war vielleicht ein Unfall oder Selbstmord. Und Heiji und Con sehen aber sofort, nee, Leute, das war Mord und einer von euch ist der Täter. Ran und Kazuha sind der Meinung, ah, jetzt ist ein richtiger Mord, jetzt sollten wir keine irgendwelchen Detektivwettstreite mehr machen. Doch Momiji sagt, nö, das passt schon. Wer von den beiden den Mord zuerst löst, der ist der Sieger. In 1041 geht es dann an die Ermittlungen, Migori und Takagi werden gerufen, die verschiedenen Hinweise werden untersucht. Heiji und Conan jeweils wähnen sich selbst einen Vorteil. Momiji ist ein bisschen frustriert, dass Shinichi nicht auf die Lösung zu kommen scheint und bietet ihm auch Hilfe an. Doch Conan sagt, nee, Shinichi hier an meinem Telefon ist der. Shinichi hier, Telefon, nicht, ja, sagt, nö, Shinichi braucht keine Hilfe, hat er gesagt. Und unterdessen glaubt Heiji die Lösung gefunden zu haben und denkt sich, wenn ich jetzt Kudo besiege, dann nutze ich diese Chance und confess gleich mal meine Liebe, also gestehe ich meine Liebe Kazuha. Con erinnert sich doch hier noch an etwas, was Haibara gesagt hat, und hat einen Geistesblitz und den Fall durchschaut und denkt sich, Ran scheint mich irgendwie anzufeuern. Ja, ich mache Heiji einfach fertig. Ich reiche die Lösung vor ihm und scheinbar gibt es in 1043 schon die Fallauflösung. Dieser Fall ist vermutlich, also wir wissen, dass Conan Kapitel in, inzwischen ist das so. Es gibt ja Zero's T-Zeit in Japan Und das läuft immer dann, wenn Con nicht läuft. Das heißt, irgendwann kommt Con zurück und dann steht am Ende von Zero-T-Zeit kommt zurück in schon Sunday-Ausgabe Nummer X. Und das heißt, dann wissen wir, aha, so und so viele Magazine wie Zero-T-Zeit abwesend ist, desto da kommen halt immer Con-Kapitel dann. Das heißt, da stand, Zero-T-Zeit kommt in 6 Ausgaben zurück. Das heißt, wir wissen, in den nächsten 5 Ausgaben kommen reguläre Con-Kapitel. Und so war das diesmal, dass wir wissen, okay, da sind 5 Ausgaben schon Sunday, wo kein Zero-T-Zeit ist. Das heißt, da ist Conan. Und die Kapitel, die wir jetzt haben, wenn es in 1043 die Mordauflösung ist und so, dann sind das bisher nur 4 Kapitel. Jetzt ist die Frage, kommt dann noch ein fünftes? Ist da überraschend eine Pause, wo weder Con oder Sirius T-Zeit ist? Oder kommt da gleich ein neuer Fall, irgendwie ein Einkapitelfall? Wir wissen es noch nicht so genau. Vielleicht ist da auch irgendwas noch mehr mit Momiji, was nichts mit dem Fall zu tun hat, so wie bei Kyoto, wo ja auch der Fall aufgelöst wurde. Und dann gab es hier noch ein Epilogkapitel quasi. Vielleicht ist das jetzt auch wieder der Fall. Vielleicht wird Momiji jetzt schon wieder abserviert und Heiji gesteht tatsächlich seine Liebe in irgendeinem dreckigen Lagerhaus im Haido-Hafen. Wir wissen es nicht so genau und da müssen wir uns überraschen lassen, aber dieser Fall plätschert auf jeden Fall so ein bisschen dahin, bisschen mehr auf die Comedy-Schiene, ein bisschen mehr lighthearted, aber das muss ja auch ab und zu mal sein, würde ich sagen. Gut, dann machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Und hier ist es genauso wie beim Manga in Deutschland. Also, ausgenommen die Weekly-Kapitel, haben wir auch keine Meldung für euch diesmal. Aber nächstes Mal sind wir wieder brandaktuell an der Sache dabei und präsentieren euch dort was. Nee, ich verspreche es lieber nicht, aber. Also, wir könnten eine ganze kleine Kleinigkeit präsentieren zum Spiel Conan Runner, dass da ein neues Event gestartet ist, falls Genau. man das zählt. Ja. Da starten ja regelmäßig Events. Also, falls ihr Conan Runner noch spielt, Race to the Truth, regelmäßig starten dort neue Events, vorzugsweise am Mittwoch, weil dort ja immer Maintenance Time ist, wie es so schön heißt. Ja, darüber berichten wir auch fleißig bei Twitter, Instagram und Co. Also, schaut dort gerne vorbei. Ja. Dann machen wir weiter schon mit dem Anime in Japan und präsentieren euch die neuen Episoden, die in Japan angelaufen sind. Da haben wir die Episode 949 und 950, die Radio-Sorgenberatung. Wer hat denn da angerufen, Olli? Ja, da hat im Prinzip niemand angerufen, denn das ist keine Show, wo Verdammt. man anruft. Könnte man aber denken, weil man sich ja so verschiedenste Gedanken bei dem Titel macht, habe ich mir ehrlich gesagt auch gemacht. Was es letztendlich geworden ist, ja, werden wir euch jetzt ein bisschen näher beleuchten. Ich war auch ein wenig überrascht, aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Ja, und zwar beginnen wir ja dieses Mal etwas eigentümlich. Sie haben ja einen neuen Stil, sag ich mal, sich vorgenommen. Und zwar werden halt japanische Schriftzeichen sozusagen eingeblendet wie oder eingetippt, wie bei so, man hört das Geräusch von so einer Schreibmaschine oder Tastatur. Ich persönlich habe es eher als Schreibmaschine empfunden, aber die Jüngeren unter euch kennen wahrscheinlich keine Schreibmaschine mehr. Jedenfalls wird da ja halt so eine Art Brief getippt, sozusagen vom Täter, und der ja tippt dann eben sowas wie so eine Art Drohbrief oder so halt, und wir sehen, wie er dann etwas bei dem Radiosender in den Briefkasten wirft, und ja, man könnte dann denken, ja, das ist so ein Herausforderungsschreiben, was sich der Täter ausgedacht hat. Ja, wir beginnen dann so den nächsten Tag, und dort ist dann auch der gute alte Kogoro Mori zu sehen, der eben von Nichiyori TV dieses Mal in eine Radiosendung eingeladen wurde. Das hatten wir ja so noch nicht. Er war zwar schon mal beim Fernsehen, aber noch nicht beim Radio. Und ja, im Prinzip ja, wird ihm sozusagen die ganze Crew vorgestellt. Da hätten wir einmal den Produzenten der Sendung, Teruomi Manda, dann einen Director und dann noch die Schreiberin der Sendung, die dem Produzenten viel zu verdanken hat, weil sie damals ein Drama geschrieben hat, was dann eben anschließend von dem Produzenten produziert wurde als Hörsendung, sag ich mal. Ich kenne mich da nicht so aus, bin leider kein Radiomoderator geworden oder Produzent oder sonst irgendwas. Ja, jedenfalls hat sie damit sozusagen sagen ihren, ja, Durchbruch geschafft, hat dadurch Erfolg an Erfolg gewonnen. Dann haben wir eben noch ein paar andere, die in der Crew mit beteiligt sind. Das sind so insgesamt 5 bis 6 Leute. Und nachdem Kokoro die halt alle vorgestellt bekommen hat, dann wird er gefragt, ob er denn schon was getrunken hat, bevorzugsweise Alkohol oder Bier. Und er ist ganz verwundert und sagt, nein, natürlich nicht. Warum auch? Fragen wir uns auch. Ja, dann meint die Sendungsschreiberin meint dann eben, ja, warum hat Herr Morida noch nichts zu trinken? Er ist doch viel lockerer, wenn er eben mal ein Glas hebt. Und daraufhin wird die Assistentin eben beauftragt, ja, Kogoror dann ein entsprechendes Getränk zu besorgen, was er denn gerne hätte. Und naja, das wird dann auch so durchgezogen und dann beginnt halt eben auch diese Sendung. Und in der geht es im Prinzip darum, dass Personen ihre Anliegen sozusagen aufschreiben können und dann an den Radiosender schicken können. Und dann in dieser Sendung werden halt die Themen besprochen und dann ja, Ratschläge erteilt, Meinungen dazu gehört und wie es eben so ist. Und in dem Fall geht es hier halt darum, dass eine anonyme Person, die wird hier in dem Fall TM-San genannt, also Frau TM oder Herr TM, also das sind jeweils die Anfangsbuchstaben. Und ja, es geht im Prinzip für sie darum, dass es eine Nachbarin bei ihr gibt, die immer ja, recht viel Müll liegen lässt und dann auch was auf ihrem Balkon fällt und das ist halt eben nicht schön und deswegen, ja, ist das sozusagen ihre Sorge, die sie an die Sendung heranträgt. Und ja, weil Kokoro natürlich schon ordentlich was getrunken hat, wie ihm aufgetragen wurde, obwohl ich glaube, er sagt nicht freiwillig nein dazu, ja, lässt er seine ganze Meinung unbefangen raus und ja, beleidigt diese entsprechende Person, die den Balkon zumüllt, eigentlich fast nur in einer Tour und schließt seinen Beitrag im Prinzip damit ab, dass er sagt, ja, man soll doch die Person selbst wegwerfen und ja, das war nicht ganz so die beste Leistung, die er da abgeliefert hat, aber die Radiomenschen, zumindest einige davon, meinen, hey, das bringt absolute Einschaltquoten, also auf jeden Fall Sendung laufen lassen. Naja, dann wenig später befinden wir uns in einem Wohnhaus, wo sich zwei Nachbarinnen miteinander streiten, denn die eine davon ist Towako Manda, dessen Initialen zufälligerweise auf TM-San passen und deswegen wirft die Nachbarin ihr vor, dass sie das war und ja, dass jetzt diese Nachbarin eben entsprechend im Radio total niedergemacht wurde und absolut schlechtes Ansehen hat und deswegen streiten die sich da auch richtig und ja, das eskaliert dann nicht ganz so, aber ist schon eine angespannte Stimmung. Am nächsten Tag bekommt Kogoro dann einen Anruf von Inspektor Megore und der fragt ihn, ob er nicht gestern zufällig in einer Radiosendung war und da über eine bestimmte Person was erzählt hat und das kommt ihm ganz merkwürdig vor. Und er wird dann eben zu einem Tatort bestellt und ja, kurzum, diese entsprechende Person, Towako Manda, die wurde tot aufgefunden. Das ist ja eben diese Nachbarin, die da beschuldigt wurde, dass sie TM-San sei, den Brief dahin geschickt hat. Und deswegen gerät auch die Nachbarin entsprechend in Tatverdacht, sie halt umgebracht zu haben, weil sie eben jetzt ihren Ruf verloren hat, so in die Richtung. Ja, sie beteuert aber sozusagen ein Alibi zu haben und ja, dann wird halt entsprechend ermittelt. Während dieser Ermittlung kommen noch so ein bisschen Hintergrundinformationen raus, unter anderem, dass diese ermordete Frau die Frau vom Produzenten ist und die sich gerade in Scheidung befinden und deshalb auch nicht so gut aufeinander zu sprechen kam. Ja, und dann ja, kommt tatsächlich bestätigt sich, dass diese Nachbarin eben ein Alibi hat. Sie ist somit nicht die Täterin. Und dadurch gerät der Mann, also der TV-Produzent, in den Verdacht, seine eigene Frau umgebracht zu haben, weil er eben, ja, wie gesagt, aufgrund der Scheidung, da Mordmotiv und so weiter nicht gut aufeinander zu sprechen. Und dann kommt eben auch heraus, dass er wohl dafür gesorgt hat, dass diese Aufzeichnung der Radiosendung bei der Nachbarin landet. Und so, ja, sieht das alles so aus, als wenn er die Nachbarin halt eben dazu angestiftet hat, diese Tat zu begehen. Und ja, die Frau ist ja dann auch ermordet worden. Deswegen wird er dann am Ende auch abgeführt als Tatverdächtiger. Conan ist mit dem Ganzen nicht ganz so einverstanden, macht sich so seine Gedanken. Und auch zwei aus der Crew lassen dann so unbefangen ihre Gedanken äußern. Ja, geschieht ihm ganz recht, weil er war ja ein schrecklicher Produzent und was der alles mies verzapft hat und so. Conan denkt dann schon, das sind zwei Leute, die nicht gut auf ihn zu sprechen kommen. Könnte ja vielleicht sein, dass die dem das in die Schuhe schieben wollen. Aber die Drehbuchschreiberin, oder nee, ist ja kein Drehbuch, halt diese Skriptschreiberin lenkt dann ab und sagt, ja, aber ich glaube nicht, dass sie deswegen dem das alles so eingefädelt haben. Ne? Da gehört ja schon ein bisschen was zu. Und ja. Im Prinzip ist der Fall eigentlich für Kokoro damit beendet und er sagt, hier, wir haben den Täter, wir gehen jetzt nach Hause. Conan ist, wie gesagt, noch nicht ganz damit einverstanden und um selbst ermitteln zu können, sagt er dann Kokoro, hey, wir sind hier im Radiosender, Yoko Okino läuft hier irgendwo rum, die habe ich vorhin gesehen, und Kokoro rennt dann durch den halben Radiosender, um eben Yoko zu finden, und Conan nutzt die Zeit, um Ermittlungen anzustellen, findet dabei eben ja auch einige interessante Hintergrundinformationen heraus, versammelt dann gegen Ende der Folge alle ja Personen beisammen, löst dann den Fall mit Hilfe von Kogoros Stimme auf, und ja, wir erfahren dann halt eben, ob der Produzent wirklich der Täter ist, ob das irgendwer anders eingefädelt hat. Das alles verrate ich an dieser Stelle wie immer nicht. Ihr könnt euch die Episode, wenn ihr es wissen wollt, könnt ihr die beiden Teile, den Zweiteiler, gerne selber anschauen. Ich persönlich hatte mir ja von dem Titel ein bisschen ja was anderes erhofft, muss ich sagen. Also wir hatten ja nicht so viel Informationen am letzten Ende. Ich dachte auch, es wird irgendwie mehr so, Kokoro ist da, und dann ist es irgendwie ja so eine Art Schauspiel, dass sie sozusagen einen Kriminalfall aufnehmen oder live darstellen im Radio mit verschiedenen Rollen, und plötzlich wird wirklich einer umgebracht. Ging dann in eine ganz andere Richtung. Und ja, ich muss sagen, ich fand es am Anfang eigentlich noch recht interessant, aber dann wurde es ja mehr und mehr so ein bisschen verwirrender, und wir werden auch oft im Dunkeln stehen gelassen, weil Conan mit irgendwem telefoniert und dann immer nur sehen wir ihn grinsen oder ein Aha, verstehe, und wir wissen von gar nichts. Und so ist es halt dann eben halt auch gegen Ende der Auflösung. Wir erfahren zum Beispiel, wer TM-San ist, wer dahinter quasi wirklich steckt. Das erfahren wir erst in der Fallauflösung. Vorher kriegen wir das gar nicht mit. Ja, und von daher, ja, auch das Motiv dann ganz am Ende finde ich auch recht ja merkwürdig, wie bei den manchen Motiven. Was mir recht gut gefallen hat, war diesmal sozusagen die Einleitung der beiden Episoden, eben das mit dem Täter, dass wir halt diese ja schreibmaschinenartige Gestaltung des Briefes sehen, und dann ja, wie dann der Täter sozusagen erstmalig die Zusammenfassung der Episode vorstellt am Anfang der zweiten Episode, weil er ja quasi dafür gesorgt hat, hier, ich habe diesen Brief geschrieben und ich habe es an den Radiosender geschickt und keiner kommt mir auf die Schliche, mein Plan ist perfekt. Und dann kommt Conan im Prinzip nochmal kurz eingeblendet und sagt dann, ja, aber unterschätz mich mal nicht, ich werde dir schon noch irgendwie auf die Schliche kommen. Das fand ich war ein sehr, ja, schönes Einleitungsstilmittel. Ja, in der Gesamtbewertung fand ich die Episode dann aber trotzdem ein wenig schlechter als so ein zwei durchschnittliche Filler-Episoden. Hätte man klarer darstellen können und vielleicht auch ein bisschen mehr rausholen können. Ich habe so für mich persönlich mal festgelegt, dass es so bei 2,5 von insgesamt 5 Sorgenbriefen gelandet ist. Also Ja, kann man sich gerne anschauen, wenn man halt eben das sehen möchte. Ist jetzt aber auch keine Pflicht-Filler-Episode hier in Anführungszeichen. Guckt sie euch an, ihr werdet sie auf jeden Fall sehen, die man eben gesehen haben muss. Ja, ich habe die Episoden ehrlich gesagt nicht so wirklich ertragen können, ehrlich gesagt. Also richtig gesehen würde ich fast nicht behaupten, weil ich eher durchgeskippt habe. Ja, ich fand das alles nicht so toll. Was andere bemerkt haben und was ich hier auch nochmal ansprechen will, ist, dass die Anime-Macher ziemlich unsubtil darin sind, den Täter rauszustellen, mal wieder. Das hat man öfter mal in Filler-Episoden, gerade auch in Zweiteilern. Das, was im Manga auch manchmal ist, was so als Detail sehr subtil funktioniert. Das machen die, versuchen sie manchmal auch im Anime, nur eben sehr viel auffälliger und schlechter. Ich sage in dieser Folge mal Stichwort Pflaster. Ja, und wenn man das zum Beispiel vergleicht mit zum Beispiel hier aus Staffel 5, Freundschaft kann man nicht kaufen, der Zweiteiler. Da ist die Lösung ja auch ein Detail, was am Ende wichtig wird. Nämlich da ist es der Gürtel, der nicht mehr in der Schnalle ist, was man dann, wenn man aufmerksam ist, bemerken kann. Und wie die Anime-Macher das machen, ist, sie zeigen es konstant, sehr oft, in sehr vielen Frames und niemand spricht es an, sodass jeder Konsens-Zuschauer, der schon mal eine Folge gesehen hat, da ist ein Detail, was die Macher sehr in Szene setzen, was nie angesprochen wird. Ich frage mich, wer der Täter ist. Ja, und das ist halt irgendwie so ein bisschen schade, dass denen das so abgeht, das nicht vielleicht ein bisschen cleverer einzuweben. Aber Anime-Produktion ist hart, vielleicht hatten sie einfach nicht die Zeit dafür, das irgendwie subtiler zu machen, keine Ahnung. Ja. Ich würde mir als Fan nicht unbedingt Zeit für diese Episoden nehmen, sagen wir es mal so. Ja, eventuell kann man sich aber Zeit nehmen für die nächste Episode 951, die alte Buchhandlung, in der man eine Dampfpfeife hört, Teil 2. Der erste Teil ist schon ein bisschen zurück und jetzt kommt der zweite Teil. Was ist denn da passiert, Olli? Ja, der erste Teil ist schon, ja, ein wenig länger zurück. Ich weiß gar nicht mehr genau, seit wann. Vielleicht habt ihr da genauere Dateninformation. Auf jeden Fall musste ich ein bisschen im Wiki hochscrollen, weil ich wissen wollte, wann denn die erste Episode überhaupt lief. Jedenfalls hat sie nicht wirklich was mit dem, ja, zweiten Teil zu tun. Das Einzige, was man aus dem ersten Teil kennt, ist eben den Besitzer der Buchhandlung, dass die Buchhandlung immer noch neben dieser Dampflokomotive steht, die eben auch ab und zu mal pfeift, aber ansonsten muss man nichts weiter aus der damaligen Episode mitnehmen. Ja, es geht nämlich im Prinzip darum, die Detective Boys begleiten eben Yujiro Tamaki oder Tamaki, je nachdem, wie man es betonen möchte. Der hat halt, wie gesagt, immer noch sein Café, sein Buchladen und ja, kauft nach wie vor relativ viel und schöne und antike Bücher von allen möglichen Leuten auf, die er eben dann halt da präsentiert und all sowas. Und die Detective Boys begleiten ihn eben zu einer Frau, die dem Buchhändler eben eine Riesenanzahl, also ein ganzes Zimmer an Büchern verkaufen möchte. Und er sieht sie sich natürlich zunächst an und begutachtet den Zustand, weil er kann ihn ja einfach so kaufen, nachher dreht sie ihm da irgendeinen Mist an, den er nicht mehr los wird. Oder die Bücher, die fallen alle auseinander. Dann sind es auch keine Bücher mehr, dann ist Konfetti. Ja, und er sieht sie sich an, er prüft die alle ganz genau mit seinem sachverständigen Blick und sagt halt, ja, hier sind einige sehr schöne und vor allen Dingen auch wertvolle Bücher dabei, welche sie denn jetzt genau verkaufen möchte. Und sie sagt nur so ganz beiläufig, alle. Also ganz Raum, alle. Und er ist ein bisschen verdutzt und fragt dann eben, wem denn diese Bücher gehören, ob die ihr halt wirklich gehören, weil jeder normale Mensch, der eben Bücher besitzt, die auch wertvoll sind, die verkauft man ja nicht einfach so. Und es, dann kommt eben heraus, dass diese Bücher ihrem Mann gehören und der weiß gar nichts davon, dass sie die Bücher verkaufen will. Der ist zurzeit im Krankenhaus und deswegen kann er nichts dazu sagen. Und deswegen sagt der Buchhändler dann eben vernünftig, wie er ist, ja, Sie können da jetzt nicht einfach so über das Eigentum Ihres Mannes verfügen. Bitte sprechen Sie erstmal mit dem, ob der die Bücher auch wirklich verkaufen möchte. Ja, damit ist dann im Prinzip die Situation schon mal bereinigt und dann wollen Sie die Bücher alle wieder zurückräumen in die Regale. Dabei findet Ayumi dann ein Silberfisch in einem der Bücher. Das sind so kleine komische Insekten, die ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt. Und dann erfahren wir, warum die gerne in diesen Büchern sind und wie man die am besten wieder vertreiben kann. Ja, also ein kleines nettes Nebendetail. Und ja, dann sind wir im Prinzip wieder zurück. Der ja, Buchhändler geht zurück in sein Café und dort besucht ihn ein arbeitsloser Herr, der zeigt ihm so ein Foto von ein paar Büchern und sagt, hier, Sie kennen sich ja aus, was meinen Sie denn, würde ich dafür kriegen? Und er guckt dann so halt drauf und sagt, ja, kann schon sein, dass da was bei rumspringt. Ich kann es natürlich erst im Detail sagen, wenn ich die Bücher hier vor mir habe, wäre ganz gut, wenn Sie die mitbringen. Ja, dann verlässt er den Laden dann eben auch wieder. Am nächsten Tag sind dann die Detective Boys wieder da und erfahren dann halt, dass der Buchhändler viele Bücher eben doch von der Frau gekauft hat. Allerdings nicht die ganz wertvollen, die wollte der Mann dann nicht abgeben. Und ja, dann ist er dann, während er dabei ist, die Bücher zu begutachten, kriegt er dann einen Anruf von der Frau, die er besucht hat. Und die beschuldigt ihn dann eben, die wertvollen Bücher ihres Mannes gestohlen zu haben, denn die sind plötzlich nicht mehr da. Und dann besuchen sie eben die Frau, versuchen das klarzustellen, dass der Mann eben nicht die Bücher gestohlen hat. Und die Frau versucht ihm das natürlich in die Schuhe zu schieben und sagt, es ist ja merkwürdig, dass diese wertvollen Bücher ganz plötzlich dann verschwinden, nachdem ich sie ihnen gezeigt habe. Er geht dann halt wieder nach Hause, auch wenn die Frau da eben halt sehr verärgert drüber ist, aber man kann ihm halt nichts beweisen. Später sucht ihn dann nochmal dieser arbeitslose Herr in seinem Büro auf und zeigt ihm dann die Bücher, die er ihm per Foto gezeigt hat und dann schaut er sich die halt an und sagt, ja, das sind einige wertvolle Stücke. Und ganz plötzlich fällt dann da aber ein Zettel heraus, den sie vorher mit einem Duftstoff beträufelt haben, damit eben diese Silberfische verschwinden. Und ja, der Zettel ist natürlich genau der, der vor ein paar Stunden in das Buch gelegt wurde, als sie die Frau besucht haben. Daraufhin vermutet er dann ganz richtig, das könnten ja die gleichen Bücher sein und spricht den Mann an, wo er die denn her hat und dass er vermutet, dass er die gestohlen hat und dass er die Polizei rufen will. Und der Mann, ja, greift ihn dann so ein bisschen an, wird so ein bisschen handgreiflich, kann den Buchhändler dann von sich wegstoßen und stürmt aus dem Café. Und stellt sich später heraus, dass dieser Mann tot aufgefunden wird in einem Park. Die Detective Boys kriegen das dann halt zufällig mit und Megure ist am Tatort und ermittelt. Und grob zusammengefasst stellt sich der Tatort im Prinzip so dar, dass wohl der Buchhändler erzählt, dieser Mann hat ihn angerufen, wollte sich mit ihm treffen in dem besagten Park und dort hat dann die Hausfrau, dem er die Bücher abgekauft hat, die hat die dann zufällig da gesehen, wie der Buchhändler neben dem Toten lag, hat daraufhin die Polizei gerufen und ja, im Prinzip stellt sich während der Ermittlungen das so dar, dass der Buchhändler eben ja, den Mann umgebracht haben könnte, weil eben belastende Beweise bei ihm gefunden wurden und Indizien. Conan glaubt das Ganze natürlich nicht unbedingt, weil es ja ein netter alter Herr ist, der Buchhändler und so weiter. Wir kennen ihn von damals noch. Ja, und deswegen ermittelt er sozusagen ebenfalls. Ja, und ob er dem wahren Täter auf die Spur kommt, ob es wirklich der Buchhändler war oder jemand ganz anderes, ein Dritter von außerhalb, das erfahrt ihr an dieser Stelle nicht. Ich lege euch die Episode, ja, wie die manch eine oder andere auch, ans Herz, dass ihr sie gerne selber sehen könnt. Ja, ich persönlich fand, um hier die Bewertung gleich mal vorwegzunehmen, fand, dass es eine ganz normale, durchschnittliche Filler-Episode war, die bei mir auf einem Ranking von 3 von 5 Büchern gelandet ist. Wir hatten eine, ja, relativ harmlos anfangende Story und dann so die ein oder anderen Details, die sich dann während des Falls so ein bisschen überlappen und dann die Spannung steigern, dann am Ende unseren Mordfall und dann aber eben auch, ja, mehr oder weniger klare Beweise, die dann eben halt auch den Täter überführen und wo man sich selber dann schon so ein paar Gedanken machen konnte, ja, glaube ich halt nicht so, dass der das ist. Ich denke eher, es war die Richtung. Also ein bisschen mit Rätseln konnte man schon. Das ein oder andere weiß man vielleicht nicht, wenn man halt entsprechendes Fachwissen nicht hat. Ich bin auch nicht auf alles gekommen, aber ich bin ja auch kein Conan oder Shinichi. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, ich würde sagen, das ist so eine Episode, die schaut man sich am besten selbst an und bildet sich ein Urteil, um dann eben, ja, selbst bewerten zu können. Ja, fand ich gut, fand ich nicht gut. Das und das hat mich gestört. Ja, gab bei mir auch so die ein oder andere Zweifelhaftigkeit, wie bei den anderen Lesern auch. Zum einen, oder möchte ich da eben mal auch mal hervorheben, was dem einen oder anderen auch aufgefallen ist. Es wurde ja dann später bei dieser Frau eingebrochen, wo die Bücher gestohlen wurden und die Polizei sagt dann, ja, waren professionelle Einbrecher, aber da liegen eigentlich nur Glasscherben auf dem Boden. Warum man das dann daraus schließen kann, hat sich mir nicht erschlossen. Also, wir werden ja in manchen Episoden einfach so für irgendwelche Details gestellt und so. Die muss man dann einfach hinnehmen und ja, das war in der Episode halt auch teilweise der Fall. Was auch der Fall ist, ist, dass wir auch im Ende August/September neue Con-Episoden bekommen werden. Am 31. August, also gestern, lief bereits der erste Teil von Meikyu Kakuteru, also Labyrinth-Cocktail, der ungelöste Cocktail, irgendwas mit Cocktail. Es ist auf jeden Fall eine dreiteilige Manga-Adaption des 4-Kapitel-Falls aus Band 95, in dem Black Bunnies und Toro Amuro eine Rolle spielen werden oder beziehungsweise bereits tun. Eben am 31. August, am 7. September und am 14. September. Am 21. September pausiert der Con-Anime mal wieder, weil der TV-Sender dort Rugby überträgt. Ich glaube, dieses Jahr ist die Rugby-WM in Japan. Deswegen findet an diesem Samstag kein Con-Anime Folge statt. Keine Con-Anime-Folge statt, so. Und dann kommt am 28. September, um den Monat abzurunden, ein weiterer Filler, Episode 955, das Geheimnis des Insektenmenschen. Ich hatte gehofft, dass die alte Buchhandlung jetzt schon den dritten Teil bekommt, oder vielleicht auch irgendwie der Hund Kör, dritter Teil. Diese Filler-Sequels kann man ja nicht genug von bekommen, würde ich mal sagen. Aber bisher noch nicht, deswegen müssen wir uns mit den Insektenmenschen begnügen und mal schauen, wie lange jetzt die nächste Fillerfront bleiben wird. Aber das, was im Oktober uns erwartet, werden wir erst im nächsten Podcast erfahren haben. Genau, dann sprechen wir auch ausführlich über die Episode, die Lasse eben schon ganz kurz angerissen hat. Da erfahrt ihr dann alle Details über die ganzen Bunny-Geschichten und Toro Amuro. Genau, ja, dann sind wir soweit auch durch mit dem heutigen News-Podcast. War ja eine etwas dünnere Nachrichtenlage diesmal. Ich hoffe, im nächsten Monat wird es dann wieder mehr. Ich kann euch noch ans Herz legen, weiterhin fleißig bei ProSieben Max einzuschalten und dort die neuen, also die neuen alten Conan-Folgen anzuschauen, also die Staffel 5, die ja dort derzeit noch läuft. Ja, ansonsten verweise ich noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten: conanwiki.org, conanforum.org, conannews.org, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, youtube.com/conannews. Wir sind bei Patreon, conannews.org/patreon, conannews.org/spotify, conannews.org/itunes. Wir haben alles, wo man nur sein kann. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, wir hören uns im nächsten Monat oder vielleicht in einem anderen Podcast.